Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist die Freitagnacht-Ausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mit mir reden wollt, das ist hier die übliche und kostenfreie Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht. 0800 5678 111. Und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Die Sonja ist die erste und die ist 35 Jahre alt. Hallo Sonja. Ja, hallo Domian. Bevor wir anfangen, sollte ich mal schnell mein Handy ausschalten, sonst gibt es üble Überraschungen. Dann klingelt das nämlich während der Sendung und das ist nicht so ganz schön. So, nur zu dir. Ja, ich habe, also gestern hatte ich auch geguckt und da war das Thema böse Mütter. Ja. Und da wollte ich, ja, da hatte ich angerufen, aber ich, also ich bin halt nicht mehr drangekommen. Dafür haben wir dich jetzt ja. Ja. Möchtest du zu dem Thema auch etwas erzählen? Ja, eigentlich schon. Und zwar fing das auch an, dass meine Mutter mich sexuell missbraucht hat und meinen Bruder. Deine Mutter hat, gestern war ja schon mal so ein wahnsinniger Fall, deine Mutter hat dich sexuell missbraucht. Ja, das fing mit 6 Jahren an. Und was hat deine Mutter genau mit dir gemacht? Willst du jetzt Einzelheiten wissen? Also ich musste sie halt befriedigen im Bett. Mit 6 Jahren fing das an? Ja. Mhm. Wie viele Jahre musstest du das machen? Mit meiner Mutter 3 Jahre. Mhm. Und dann hatte sie einen Verlobten gehabt, dann ging es mit dem weiter. Obwohl ich da nicht weiß, ob meine Mutter das wusste oder nicht. Also ich weiß es einfach nicht. Mhm. Wo war dein leiblicher Vater während dieser Zeit? Meine Mutter, die hatte ein Verhältnis mit einem Araber gehabt. Mhm. Und der war nicht da. Und wir waren also früher... Also dein Vater ist ein Araber? Ja, ja. Mhm. Aber den habe ich irgendwie mit 16 nur einmal... Ach so, also du bist vaterlos quasi aufgewachsen. Da waren immer irgendwelche anderen Männer bei deiner Mutter. Ja, oder... Ja, und dann waren wir auch zeitweise im Kinderheim. Also mein Bruder und ich. Mein Bruder ist 3 Jahre älter. Mhm. Und später habe ich mal so durch Zufall erfahren, dass er auch missbraucht worden ist. Mhm. Also das sind ja auch ganz, ganz trübe und finstere Gedanken oder Erinnerungen an deine Kindheit bzw. an deine Mutter. Wann hast du die Mutter verlassen? Wie alt warst du da? Ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen. Mhm. Also ich bin auch mehrmals abgehauen. Und bis ich dann mal erfahren habe, also da war ich früher im Frauenzentrum, ich bin dann auch in die Frauenszene gewesen. Ja, und dann habe ich erfahren, dass es dann ein Mädchenwohnheim gibt in Deutz. Mhm. Und dann habe ich mich darum bemüht, dass ich nach Deutz kam, also ins Mädchenwohnheim. Mhm. Und mit 18 bin ich dann irgendwie nach Berlin mal abgehauen. Mhm. Und bin also rumgeflippt. Nun bist du 35 Jahre alt. Mhm. Hast du seither gar keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter gehabt? Nee, die gar ist, nicht mehr. Nee, die ist wohl mit 1985 ist sie wohl aus der BRD abgehauen. Mit einem hohen Berg von Schulden. Da stand irgendwann mal die Kripo vor der Tür und hat also ich sollte dann den Abschiedsbrief, den dramatischen, entziffern, ob das ihre Schrift wäre. Also sie hat Deutschland verlassen? Mhm. Und du weißt gar nicht, wo sie lebt oder du weißt nicht mal, ob sie noch lebt? Mhm, genau. Mhm. Also ich meine... Was empfindest du deiner Mutter gegenüber heute, wenn du an sie zurückdenkst und das, was sie dir angetan hat? Ja, das ist ja noch nicht alles. Also mit dem Missbrauch ist noch nicht alles. Also die wollte mich auch einmal umbringen, hat also mich gehasst, auf Teufel komm raus, und wollte eigentlich auch immer nur Jungs haben. Sie wollte dich umbringen? Was genau hat sie denn gemacht? Ja, und zwar war das so, dass mein Bruder, der hat viel immer gegessen und auch heimlich gegessen. Also der war unheimlich dick und ich bin in die Magersucht, früher war ich in die Magersucht gegangen. Und dann hatte sie immer so die Wohnungen inspiziert von uns und also die Räume. Und dann hat sie dann so eine leere Ananasdose gefunden, die aufgemacht worden ist. Und dann hat sie meinen Bruder gefragt, ob er die gegessen hätte. Und dann meinte er einfach nur, nee. Und danach kam sie zu mir ins Zimmer, hat mich gefragt. Ich sagte natürlich auch nein, weil ich es auch nicht war. Und dann hat sie die Konservendose an meine Kehle gehalten. Mhm. Und hat gesagt, wenn ich sie noch einmal anlügen würde, würde sie mich halt umbringen. Mhm. Wie alt warst du da? 14. 14. Hm. Und mein Bruder fing dann an zu dealen und Haschisch zu rauchen. Hat sie dich auch geschlagen? Ja, sicher. Hm. Schlimm geschlagen? Ja, also früher halt so mit Handfegern und so. Hm. Hm. Oder, ja. Also ich finde dieses, was du am Anfang erzählt hast, ist schon auch ungeheuerlich, dass deine Mutter dich als sechsjähriges Mädchen dazu gezwungen hat, sie 3 Jahre lang sexuell zu befriedigen. Das ist schon... Ja, meine Frage vorhin, was empfindest du dieser Frau gegenüber? Jahrelang Hass. Also manchmal war ich froh, dass sie nicht greifbar war. Mhm. Ja, und dann einfach nur Ekel. Also ich meine, ich weiß auch nicht. Ich hatte... Ja, und jetzt? Gleichgültigkeit? Nein, also das ist keine Gleichgültigkeit. Ich kann es nicht beschreiben in einem Wort, weil manchmal ist es ekel, also auch jetzt, ne, ist schlecht oder oder ich krieg wieder Wut, aber das ist, ich weiß nicht, ob ich, ich kann es nicht benennen, also manchmal habe ich so den Wunsch, ich möchte sie einfach nur mal so von Weitem sehen, gucken, wie sie aussieht. Oder Ist dir ihr Schicksal egal? Würdest du sagen, mir ist es völlig wurscht, wenn sie irgendwo auf der Welt schwer krank ist, wenn sie stirbt? Das wäre nur gerecht. Hm. Hm. Glaube ich. Warst du mal in therapeutischer Behandlung wegen all der Verletzungen, die man dir angetan hat? Ja. Also, wurde auch Borderline-Störung diagnostiziert. Hm. Wie sieht das heute aus? Hast du selbst eine Familie? Nee, ich habe einen Freund, also das ist jetzt schon seit 2 Jahren. Mhm. Und ich, also das ist die längste Männerbeziehung, die ich hatte, weil ich bin auch von Männern sexuell missbraucht worden, auch Vergewaltigung. Also kommt sehr, sehr vieles zusammen bei dir. Ja, und also es zieht sich wie so ein roter Faden. Also es fing alles mit den schlimmen Vorkommnissen im Elternhaus an, die schlimmen Vorkommnisse mit der Mutter. Ja, also ich meine, heute ist das noch so, dass ich nicht im Dunkeln schlafen kann, dass ich Panik habe, ich kann nicht mit der Bahn fahren, also was. Sonja, möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Jetzt? Ich glaube, das wäre ganz gut, ja. Ja, das ist die Elke heute Nacht. Du kennst das Verfahren, du legst auf und wir rufen dich. Das heißt, die Elke ruft dich gleich wieder an. Mhm. Ja? Ja, vielen Dank. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das heißt, wir brauchen so ein bisschen eure Mithilfe. Es entsteht im Moment ein neues Domian-Buch. Das ist ein Buch rund um diese Sendung, ein Buch rund um den Moderator Domian. Und wir suchen so ein paar Leute, die sich vielleicht dann auch in diesem Buch verewigen können oder die wir in dem Buch verewigen können. Und zwar, ich zähle es hier mal auf, wen wir alles suchen. Wir suchen Leute, die sich durch uns, durch unsere Sendung kennengelernt haben und die sogar geheiratet haben. Wir wissen, dass es da so einige gibt, aber wir wissen nicht, wo sie leben und wo ihr lebt. Also wenn es Pärchen, verheiratete Pärchen gibt, die durch unsere Sendung in Kontakt gekommen sind, bitte melden. Dann suchen wir Eltern, die ihre Kinder, ihre neugeborenen Kinder, mit dem Vornamen Domian getauft haben. Das gibt es auch. Ich habe auch mit einigen hier schon gesprochen, aber wir kommen nicht mehr an die Leute heran. Also die suchen wir. Bitte schickt uns ein Lebenszeichen von euch und wenn möglich gleich mit Foto, sodass wir diese Fotos dann auch mit in das Buch einbauen können. Dann suchen wir weiter Leute, die nachts während ihrer Arbeit diese Sendung hier sehen oder hören. Also beispielsweise Polizisten, Krankenschwester, Nachtwächter, Fließbandarbeiter, was auch immer. Wenn ihr Lust habt, an unserem Projekt mitzuwirken, mitzuarbeiten, meldet euch bei uns. Schreibt uns an den WDR 1 Live Redaktion Domian 50600 Köln. Also WDR 1 Live Redaktion Domian 50600 Köln. Paare, die geheiratet haben, hier wegen uns. Eltern, die ihre Kinder Domian genannt haben und Leute, die nachts während ihrer Arbeit diese Sendung hier im Radio oder im Fernsehen verfolgen. Saskia, 15 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Saskia. Was ist los? Warum hast du angerufen? Ich habe ein Problem. Ich bin in einen Jungen verliebt, aber ich weiß nicht, wie ich dem das sagen soll. Ach du Jemine, das alte Problem. Ja. Wie lange bist du denn schon verliebt in den? 2 Jahre. Wie, 2 Jahre schon? Ja. Und dann hast du seit 2 Jahren geschwiegen? Ja. Ist er so alt wie du, auch 15? Ja. Und ist es ein Schulkollege von dir? Ist mein Nachbar. Ist dein Nachbar? Ja. Geht ihr dann zusammen auch in eine Schule, eine Klasse? Nein, gehen wir nicht. Aha. Und wie oft seht ihr euch? Ja, jeden Tag, wenn wir zur Schule gehen. Also der geht in dieselbe Richtung zumindest wie du? Ja. Ja. Und sprecht ihr dann miteinander? Nee, ich trau mich nicht. Wie? Gar nichts? Du kannst doch irgendwas mit ihm reden. Du musst ja nicht gleich sagen, hier, ich finde dich super scharf, aber du redest gar nicht mit ihm. Ab und zu nur. Bitte? Ab und zu nur. Ja. Und macht er denn schon mal irgendwelche Anläufe, sich mit dir zu unterhalten oder sucht er schon mal? Ja, der ärgert mich immer. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Jetzt erklär mir mal bitte, Saskia, warum du diesen jungen Mann so nett findest. Bitte? Jetzt musst du mir mal erklären, warum du ihn so nett findest. Ja, also der ist nett, sieht gut aus. Aha. Aha, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Was? Und ich kenne ihn schon fast 5 Jahre. Du kennst ihn 5 Jahre, er ist nett, ja. Er sieht gut aus. Also alle Voraussetzungen sind gegeben dafür, dass man sich verliebt, ne? Ja. Sind eure Häuser so nebeneinander? Begegnet man sich auch schon beim Garten, hinterm Haus oder so? Ja, öfter. Öfter, aber da passiert nie was, weil du dich nicht traust, ihn anzusprechen. Ja, genau. Ja, da müssen wir jetzt was ändern, dran, Saskia. 2 Jahre gewartet, du wirst ja nicht jünger, ne? Irgendwann bist du eine alte Frau und wartest immer noch auf den Nachbarsjunge. So geht's nicht. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Hast du denn vielleicht so eine Vermutung, dass er dich vielleicht auch ein bisschen nett findet? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hat er denn eine Freundin, weißt du das denn? Ja, ich glaube schon. Er hat eine Freundin, das ist natürlich ganz doof. Aber du weißt es nicht genau. Nee, weiß ich nicht genau. Ja. Und du hast die Traute, nicht mit ihm persönlich mal so ein bisschen näher ins Gespräch zu kommen. Ja, aber ich weiß nicht, wieso nicht. Ja, man kann doch mal zum Beispiel, ihr kennt euch ja nur so gut vom Ansehen, da könnte man doch mal gemeinsam was verabreden, irgendwas gemeinsam zu machen. Irgendeine Freizeitgestaltung, was du gerne tust, kannst du ja mal vorschlagen. Ja. Ja, man muss ja nicht gleich in der Tür ins Haus fallen, aber du musst ja irgendwas tun. Du kannst ja nicht nur zu Hause sitzen und von ihm träumen. Ja, weil der ist ja meistens nie alleine. Ja, aber manchmal wirst du ihn ja schon alleine erwischen, oder? Ja. Also, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Es gibt die vorsichtige Methode, indem du versuchst, irgendwann, wenn du ihn alleine mal triffst, einfach mal was vorzuschlagen. Was machst du beispielsweise gerne in deiner Freizeit? Sag mir mal. Ins Kino gehen. Ins Kino gehen. Fabelhaft. Tolle Idee. Dann schlag ihm doch mal vor, ob ihr nicht mal zusammen ins Kino geht. Ja. Ja. Und wenn du dich das nicht traust, ne? Dann müssen wir noch eine Nummer zulegen. Dann musst du ihm vielleicht mal schreiben und ihm das alles gestehen. Ja, schreiben wird mir leichter fallen. Dann schreib ihm mal. Saskia, jetzt hast du schon so viel Mut gehabt, hier anzurufen, nun wird das auch klappen. Okay? Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Die Susanne ist dran und Susanne ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Susanne. Dein Thema. Mein Thema ist Liebe im Freien, so allgemein eigentlich. So allgemein? Ja. Liebe im Freien, sagt sie mit todernster Stimme. Ja. Bist du denn auch in einen jungen Mann verliebt und traust dich nicht, ihn anzusprechen? Ja, im Moment schon. Auch? Auch, ja. Erzähl, ist es auch der Nachbarsjunge? Nein, es ist nicht der Nachbarsjunge. Aber du willst nicht mit mir darüber reden, sondern du möchtest mit mir über Liebe im Freien reden, oder wie kann ich das jetzt verstehen? Ja. Also das kombiniert sich ja auch ganz gut. Na gut, dann, ihm dann Liebe im Freien wäre ja auch nicht. Gut, dann leg doch mal los, warum dich das Thema Liebe im Freien so sehr interessiert, dass du sogar hier angerufen hast und jetzt in aller Öffentlichkeit darüber sprechen möchtest. Warum? Ja, weil mich interessiert halt, ob andere auch so denken und ob es auch andere gibt, die halt so Vorlieben haben, dass es am liebsten draußen irgendwo machen, ja, auch ja. An besonderen Plätzen. Ja, gibt es, kann ich dir so sagen. Ja, das ist schön zu wissen. Klares Ja. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, an welchen besonderen Plätzen du das so gerne tust. Also, dann gibt es mehreres. Also ich wohne in der Nähe vom Rhein, ich komme aus Krefeld. Mhm. Und also am Rhein halt offen im Feld, wenn man das Wassergeräusch noch hat und irgendwelche schönen duftenden Felder und Blumen und so, dann mag ich das ziemlich gerne. Mhm. Aber ich habe auch noch so Plätze wie, also so Hofstände von Jägern oder so. Mhm. Das finde ich auch ziemlich interessant. Du gehst also ab und zu schon mal auf Hofstände von Jägern? Ja. Mit den Jägern? Nee. Mit anderen? Nein, Jäger waren es dann nicht. Mit anderen Männern? Ja. Und ihr vergnügt euch dann auf diesen Hochständen? Ja. Ja? Was ist denn da so schön dran? Da ist es doch wahrscheinlich sehr hart und zugig da oben. Ja, das stimmt schon, aber das ist halt, ich finde, das ist was Besonderes. Irgendwie macht das einen Reiz für mich. Also wenn ein bisschen der Wind aber um die Nase weht und ich finde das Harte, also das stört gar nicht so. Ist es denn nicht viel, ist es denn nicht viel schöner und kuscheliger im Bett? Zu Hause? Also ist mal auch was anderes, aber das ist eigentlich relativ langweilig für mich. Ich finde, also draußen im Freien, es gibt auch Stellungen, wo man halt den Boden nicht so sehr berührt und dann ist er auch nicht so hart, dann tut es auch nicht so weh an den Knien. Gibt es solche Stellungen? In der Tat? Tatsächlich, ja. Ist ja interessant. Müsste dir auch bekannt sein. Muss ich mal drüber nachdenken. Also Hochstände am Rhein, wenn das Zelt offen ist. Der Wind des Rheins weht in das Zelt, das gefällt dir. Was noch? Ja. Ja, und wir haben so einen ganz bestimmten Turm bei uns auf so einem Berg, also der Hülser Berg ist das, das ist so ein hoher Turm, also da bin ich auch ab und zu. Der Hülser Berg? Ja. Ab heute kannst du da sowieso nicht mehr hingehen. Wahrscheinlich nicht. Ab heute sind da immer irgendwelche Spanner, die die Susanne sehen wollen, wie sie auf dem Hülser Berg es treibt. Ja, aber ich kenne noch viele schöne Plätze, also... Ah, ja. Also, wenn du da so drauf bist, wie ist das denn, da muss die Winterzeit für dich doch eine Zeit der Traurigkeit sein, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin gar nicht kälteempfindlich. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich mag also Schnee auch total gerne. Nackt im Schnee? Nackt im Schnee, ja. Das macht Spaß. Das macht, ja, man spielt ja auch schon mal mit Eiswürfeln oder so. Das stört ja dann auch keinen. Ja. Also es könnte dich gar nicht abschrecken bei 10 Grad Frost, auch an einer weniger lauschigen, aber sehr kalten Rheinaue zu sitzen und vielleicht eine Stellung zu praktizieren, wo man nicht direkt auf den Boden kommt. Ja, also schon. Also ich meine, da geht es dann wahrscheinlich meistens nicht ganz so lange, weil... Also es friert einen dann schon nach ein paar Minuten. Aber du findest tatsächlich dann auch Männer, die das mit dir machen? Ja, also die haben da überhaupt keine Skrupel. Die haben keine Skrupel. Da ist ja auch immer so ein bisschen so ein kleiner Hang Exhibitionismus dabei, ne, wenn man das macht. Der Thrill, vielleicht erwischt zu werden. Kann das sein? Auch bei mir? Das ist mir auch schon passiert. Ist ja also, passiert. Das ist auch schon so ein kleiner Hang, wo ich nicht abgeneigt bin. Also, dass mich mal jemand sieht oder so. Mhm, also das zeigt mich schon ganz gerne. Ja, also noch lieber ist es dir, wenn du nicht weißt, ob vielleicht jemand hinterm Busch steht, ne? Ja, das macht mir eher Angst, also, dass jemand hinterm Busch steht oder so. Aber wenn da mal ein Spaziergänger vorbeigeht oder so, der das dann sieht und... So, das würde mir weniger machen. Das würde dir weniger machen. Also, deine Grundfrage ist schon mal klar beantwortet. Wenn du wissen möchtest, ob das andere auch gern tun, sage ich dir aus Erfahrung, ja, das tun andere auch sehr gerne. Aus Erfahrung aus dieser Sendung heraus. Ja. Haben mir schon viele Leute erzählt. Jetzt lüfte doch noch das Geheimnis mit dem Mann, den du nicht kriegst. Was ist da los? Ja, ich weiß auch gar nicht genau, ob er meine Signale so versteht oder so, aber eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, dass er halt schon, also... baggert und wir haben uns auch schon öfter getroffen, aber irgendwie kommt dann nichts so von ihm rüber, dass er jetzt drauf anspringt. Wie lange kennst du ihn schon? Also wir kennen uns schon früher, haben uns so 3 Jahre aus den Augen verloren und da ich jetzt wieder dahin gezogen bin, wo ich vorher gewohnt habe, haben wir uns jetzt wieder kennengelernt. Und Ist er denn auch solo? Ich habe es jetzt ein bisschen schlecht verstanden. Ist er denn auch solo? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Und wo seht ihr euch immer, wo trefft ihr euch? Wir wohnen im selben Dorf und wir treffen uns ab und zu abends und zum Grillen jetzt bei der Jahreszeit und auch mit Freunden. Ja, wir sind so in einer Clique praktisch, wir gehen auch oft schwimmen am See bei uns. Aber du bist doch eine sehr offensive junge Frau, wie ich gerade höre. Dann dürfte es dir doch eigentlich gar nicht so schwer fallen, mal eine Nummer zuzulegen und vielleicht mal ein bisschen heißer mit ihm zu flirten, um rauszukriegen, ob er darauf anspringt. Ja, das werde ich auch noch versuchen. Also ich sehe ihn auch noch gleich und dann Heute Nacht noch? Ja. Also der ist ganz in der Nähe, aber... Wie, heute ist es... Wie spät haben wir? Ich muss ja auf meine Uhr gucken. 20:01, was machst du jetzt noch? Ich sitze gerade mit 2 Freunden in der Wohnung bei dem einen Freund und der kommt gleich auch noch vorbei. Das ist doch wunderbar. Das solltest, also wenn alle Stricke reißen, könntest du ja auch vielleicht die ganz harte Nummer, die ganz scharfe Nummer fahren und ihm vorschlagen, was er denn von einem kleinen Hochstand Spaß hält. Im Freien hält. Genau, oder? Ja, ich weiß nur nicht, ob das vielleicht zu sehr abschreckt. Ach, warum? Ich meine, mancher Mann wäre froh, wenn die Frauen so offensiv wären. Und du könntest ja vorschlagen, dass er auf den Hülser Berg fahrt noch heute Nacht. Also vorstellen könnte ich mir das. Also ich bin auch noch fahrtüchtig, aber ich weiß ja nicht, was meinst du denn? Schreckt das Männer nicht eher ab, wenn man offen ist? Nein, Männer sind froh, wenn Frauen offen sind. Lass es dir von einem Mann gesagt sein. Wir Männer hassen dieses Rumgerede, dieses 3 Stunden Gequatsche, ehe irgendwas vielleicht mal passiert oder noch länger. Gleich raus mit dem, was man vorhat, was man möchte, steht jeder Mann drauf, glaub's mir. Dann werde ich das mal versuchen. Ja, bitte. Und wir stellen uns dich und euch dann schon vor, was ihr heute Nacht alles noch so treibt. Im Freien. Wenn es nicht klappt, dann beschwere ich mich. Ja, okay. Wenn er dann geschockt ist. Dann mach das, dann schreib mir. Ja, auf jeden Fall. Tschüss, Susanne. Tschüss. Tschüss. Tanja, 30 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo. Hier ist Tanja, hallo Domian. Ich höre dich, aber ich höre dich nicht gut. Wenn du noch näher an das Telefon gehen könntest, das wäre sehr schön. Ich bin schon ganz nah dran dann und höre dich auch ziemlich schlecht. Dann ist es eine schlechte Leitung, wir versuchen es trotzdem mal. Was ist dein Thema, Tanja? Ich wollte über Schizophrenie sprechen. Mhm. Das ist ein sehr ernstes Thema, ein sehr schwieriges Thema. Mhm. Warum willst du darüber reden? Ja, weil ich selbst seit 10 Jahren drunter leide. Und ich habe gestern einen ziemlich heftigen Schub hinter mich gebracht. Mhm. Und naja, mir war es einfach mal wichtig, mal so ein paar Sachen einfach loszuwerden. Es gibt ja wohl kaum eine Erkrankung, über die so viel im Umlauf ist, aber über die so wenig informiert wird und über die Leute so wenig wissen. Genau, also was ist denn genau Schizophrenie? Ja, also es heißt bei mir genau die Diagnose Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Das ist ein Fachausdruck, ne? Ja, und bei mir äußert sich das so in akustischen Halluzinationen. Also das heißt, du hörst Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Mhm. Was hörst du denn? Also, wenn es nicht ganz so schlimm ist, sind das so wie so Radiostimmen, so ganz synthetische Stimmen, mhm, die mir auch am Anfang sehr, sehr viel Angst gemacht haben. Kannst du die verstehen? Sprechen die eine Sprache oder sind das nur einfach so Töne? Also, mit diesen synthetischen Stimmen, das ist so, als wenn man so den Sender verstellt beim Radio. So dieses. Warum sagst du synthetische Stimmen? Ja, weil es sich so halt nicht wie eine ganz echte Stimme anhört. Mhm. Also die Frage war aber auch, kannst du die verstehen? Sprechen die, sagen die etwas zu dir? Etwas Sinnvolles, mhm, oder? Ja, ich hatte mal eine ganze Zeit lang, da haben die immer böse gesagt, das Wort böse. Mhm. Und was mich auch sehr mitgenommen hat. Und dann gibt es aber auch noch bei mir so, dass ich nicht jetzt direkt Stimmen höre, sondern dass sich die ganze Wahrnehmung verändert. Das heißt, dass ich plötzlich alles so laut höre, dass ich zusammenzucke und es mir richtig Angst macht und so durch Mark und Bein geht. Und aber es sind immer akustische Phänomene. Es ist nicht was Optisches, dass du irgendwo im Raum jemanden oder etwas siehst. Doch, das ist auch das alles auch passiert. Mhm. Also hört sich alles ziemlich verrückt an. Also als der letzte Schub anfing, der jetzt vorbei ist, ich muss ja auch starke Medikamente nehmen, da habe ich mir immer eingebildet, dass es Vögel gibt, die in die Produktionshallen von diesen Medikamenten gehen und in die Näpfe spucken und mich damit vergiften wollen. Mhm. Und dadurch ist auch der letzte Schub letztendlich entstanden, weil da hatte ich so viel Angst, meine Medikamente zu nehmen, weil ich dachte, die wollen mich vergiften. Mhm. Und dann bin ich halt wieder sehr, sehr krank geworden. Mhm. Viele Leute werden sagen, wenn sie das Wort Schizophren hören, das ist jemand, der einen an der Klatsche hat, ja, der nicht der geistesgestört ist, mhm, der persönlichkeitsgespalten ist, ne? Das ist ja so die hinlängliche. Aber du redest da ja ganz sachlich drüber. Ja. Du kannst also quasi von deiner Krankheit zurücktreten und relativ objektiv darüber sprechen. Ja, und das ist aber auch ein Problem, das können eben nicht alle. Also ich kenne ja viele aus der Psychiatrie und deswegen halte ich das für mich auch für wichtig, mal den Mund aufzumachen, weil viele sich da nicht äußern können und da wie die Zombies vollgestopft mit Medikamenten durch die Flure schweben. Wie viele Jahre leidest du darunter schon? 10 Jahre. 7 Jahre? 10. 10 Jahre. Kannst du dich erinnern, gab es einen besonderen Anlass oder fing es wirklich so von heute auf morgen an damit? Also es gab einen Anlass, ich hatte damals einen schweren Autounfall. Mhm. Und danach manifestierte sich das so langsam. Also es gab schon vorher Probleme, die in die Richtung wiesen, aber das war so dann der letzte Auslöser dann nochmal. Ich könnte mir vorstellen, wenn man zum ersten Mal dann solche Phänomene an sich wahrnimmt, dass man da sehr verzweifelt ist, ja, und sich vielleicht auch gar nicht traut, zu einem Arzt zu gehen, wenn man denkt, ich hab's jetzt nicht mehr alle. Ja, genau. Und ich bin dann auch irgendwie auf einer geschlossenen gelandet und hab gedacht, was machen die mit mir? Ne? Ich da stimmt zwar was nicht, aber man muss mich ja nicht einsperren. Mhm. Und man muss mich nicht mit Tabletten vollstopfen. Mhm. Und ich habe da auch sehr schlimme Nebenwirkungen gehabt und Krämpfe und so. Du hast dich 10 Jahre mit dieser Krankheit beschäftigt. Kannst du sagen, was die Ursache dieser Krankheit, der Schizophrenie ist? Also meine Ärzte von der medizinischen Seite her, die sagen, das ist auf jeden Fall eine biochemische Geschichte. Mhm. Und deswegen ja auch die Behandlung mit den Neuroleptika. Und ich mache aber nebenbei noch eine sehr wertvolle für mich Musiktherapie. Mhm. Und da versuchen wir schon ein bisschen auch Gründen auf den... Also psychologische Gründe, ja. Seelische Ursachen. Zum Beispiel Kindheitsgeschichte und... Das heißt, die Behandlung läuft zweigleisig. Es gibt sowohl Medikamente als auch eine Therapieform. Mhm. Mhm. Wobei ich da aber auch viel Glück habe. Ne? Also man hat mir am Anfang gesagt, bevor ich diesen Therapeuten kennenlernte, sie sind viel zu krank, um eine Therapie zu machen. Sie nehmen jetzt ihr Leben lang Medikamente. Mhm. Und so ist das halt. Mhm. Und für mich ist das ein großes Glück, dass ich das versuchen darf. In diesen 10 Jahren, du sagst, hat diese Krankheit sich so schubweise entwickelt oder ist sie schubweise in Erscheinung getreten? Gab es zwischendurch dann auch Zeiten, wo du ganz normal warst und dich gesund gefühlt hast? Ja, ganz gesund eigentlich nie. So im Hintergrund ist es immer irgendwo da. Wie lange hält denn dann, wenn so ein Hauptschub kommt, wie lange hält das denn an? Nur also da habe ich eine ganz gute positive Entwicklung gehabt. Also früher war das manchmal über ein Jahr ganz schlimm. Jahr. Wo ich dann auch fixiert wurde und nur gespritzt wurde. Und das heißt, man hat dich am Bett wirklich festgeschnallt? So schlimm war das? Hast du denn dann deinen Zustand selbst auch noch wahrgenommen? Wusstest du, dass du am Bett festgeschnallt warst? Oder konntest du dich da gar nicht so wahrnehmen? Ich habe mich von Gott und allen Menschen verlassen gefühlt. Und ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass jemand neben mir gesessen hat und geguckt hat, ob ich mich nicht mal an der Nase jucken muss. Aber also es war schon grausam. Also das kann also sein, dass du ein ganzes Jahr am Bett gefesselt warst? Nee, das war ich nicht. Das nicht? Ich meine, es gibt so Fälle, aber bei mir waren das ein paar Tage. Aber dennoch kann so ein akuter Zustand schon ein Jahr angehalten haben bei dir. Das schon. Und jetzt fröhlicherweise kann ich sagen, also ich bin ein ganz tiefes Loch gefallen letzte Woche und dachte, oh wei, das waren wieder die gleichen Symptome wie früher, wo es ganz schlimm war. Aber das war nach 3,5 Tagen vorbei. Und das gibt mir unheimlich viel Hoffnung. Hast du die Hoffnung, dass du die Krankheit mal ganz besiegen wirst? Kann man das überhaupt? Da braucht man viel Willensstärke, glaube ich, besonders gegen die Meinung der Mediziner auch anzukämpfen und auch sich selbst zur Therapie bereit zu erklären, entgegen aller Leute, die sagen, das ist eh Schwachsinn bei der Krankheit, du bist krank, du musst dein Leben lang die starken Medikamente schlucken. Und naja, aber da macht mir mein Musiktherapeut halt große Hoffnung, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen können. Aber du nimmst auf jeden Fall auch jeden Tag Medikamente ein. Ja. Jeden Tag. Und das waren ja früher noch die schlimmen Neuroleptika, die alten Dinger da, Haldol und so ein Zeug, wo man dann wirklich total ausgeschaltet ist und nichts mehr tun kann. Wenn so ein Schub kommt, vermute ich nach 10 Jahren Erfahrung mit diesem Phänomen, dass du das bemerkst, jetzt geht es wieder los. Ja. Gerät man da nicht unter Umständen doch in eine Panik, dass es mal so schlimm wird, dass du nie wieder richtig zur Besinnung kommst? Ja, ganz große Panik ist das. Ganz große Angst. Weil du bist ja dann nicht mehr Herr deiner selbst, deiner Sinne. Und ich bin ganz erstaunt, dass wir da so normal drüber reden können. Ja, Domian, das ist ein ganz komischer Effekt. Wenn ich gerade aus dem Schub raus bin, dann fühle ich mich total befreit. Also es könnte jetzt nicht dazu führen, dass, während wir jetzt da so eingehend drüber sprechen, dass das wieder ein Auslöser sein könnte für einen weiteren Anfall. Das nicht. Im Moment nicht. Nein. Und was ich noch sagen wollte, wegen der Stigmatisierung, die man da so hat. Wenn man zum Beispiel körperlich krank ist und sich an einen Arzt wendet, dann habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass man überhaupt nicht ernst genommen wird. Also ich bin mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert worden und 2 Stunden später lag ich auf der geschlossenen. Und hatte gar keine psychotischen Symptome oder sowas. Und da wird halt in den Papieren geguckt und da steht Psychose und dann ist mal der Arsch. Das heißt, dass nach wie vor der normale Mediziner gar nicht ausreichend informiert ist über dieses Krankheitsbild. Gerade die nicht. Mhm. Du hast jetzt deine ganzen jungen Erwachsenenjahre, sage ich mal, von 20 bis jetzt 30, mit dieser Krankheit Schizophrenie verbringen müssen. Welche Nebenwirkungen hatte das auf dein Leben? Beispiel, Beruf. Konntest du überhaupt einen normalen Beruf ausüben? Nee, ich habe ein Studium angefangen, die Prüfungen habe ich dann nicht mehr geschafft. Ich habe Grundstudiert. Mhm. Und Also mir fehlen 10 Jahre. Ne? Da fehlen 10 Jahre. Andere Stichwort, wie ist es so mit Beziehungen und Liebe? Ja. War da ich überhaupt hatte eine ganz enge Beziehung, 8 Jahre lang. Und ein Jahr nach Anfang meiner Krankheit ist er mir leider abhanden gekommen. Und also während dieser Zeit von 20 bis 28 hattest du die Beziehung? Nee. Nee, vorher. Vorher? Also bis als ich 22 war, also 1-2 Jahre nach Ausbruch der Krankheit, ist er dann weg gewesen. Mhm. Und da ist auch nichts mehr dann weiter geschehen in Sachen Liebe. Ja, ich habe ein ganz normales Sexualleben. Was heißt normal? Also so oft läuft mir hier oben im Dorf, wo ich jetzt hänge, keiner über den Weg. Mhm. Aber also das ist eigentlich so vom Empfinden her und so, jetzt wo ich die neuen Medikamente habe, nicht gestört. Mhm. Wo ich die alten hatte, da ging überhaupt nicht. Was sind denn jetzt deine Perspektiven? Du bist jetzt ganz optimistisch und sagst, eigentlich geht es mir recht gut. Überlegst du denn wieder vielleicht das Studium aufzugreifen? Mhm. Und ja? Ja, das Lehramtsstudium, was ich gemacht habe, das kann ich vergessen. Das kann ich zwar abschließen, aber mit der Psychose nimmt einen kein Mensch im Schuldienst. Und auch nicht ich habe noch Pädagogik studiert, im Kindergartenbereich oder sowas ist auch nichts zu machen. Alle sozialen Berufe sind eigentlich für mich tabu. Aber möchtest du dennoch wieder zur Universität gehen? Also ich bin im Moment als Gaststudent wieder eingeschrieben für Kunst, damit ich da die Ateliers benutzen kann. Mhm. Und mache auch Ausstellungen und so, um ein bisschen Selbstbewusstsein zu kriegen. Klar, ja, sicher. Aber halt eine durchgehende Sache anzufangen. Ich habe auch Umschulung überlegt oder irgendwas. Dafür reichen einfach die Kräfte nicht. Ne? Also wenn ich 2-3 Tage Stress habe, dann kann ich schon fast sicher sein, dass ich wieder eine Psychose bekomme. Mhm. Und dann ist man sehr eingeschränkt. Ich freue mich, dass du angerufen hast, Tanja. Mhm. In den 5 Jahren, solange es diese Sendung gibt, hat noch niemand angerufen mit diesem Thema. Schizophrenie. Und wir haben gelernt, dass man mit schizophrenen Menschen völlig normal reden kann. Und dass es als andere sind, dass diese Menschen als geistesgestörte Menschen. Ne? Ja, vor allen Dingen in den Medien, wie das immer rüberkommt. Ne? Also das sind dann nur die Kindermörder und sonst was. Und ich habe so viele liebe Menschen in der Psychiatrie kennengelernt, die keiner Fliege was zu Leide tun würden. Und man bringt das ja oft in Zusammenhang mit, die sind gefährlich. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Ich wünsche dir, dass du die Krankheit noch weiter in den Griff bekommst und vielleicht doch irgendwann ein Studium abschließen kannst oder das, was du auch immer machen willst, vielleicht künstlerisch dich weiterentwickelst, dass du noch weiter wieder richtig auf die Beine kommst. Mhm. Alles Gute. Danke. Tschüss, Tanja. Tschüss. 1.33 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir unsere ganz kleine Pause. We'll be right back. 1:34, 49 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir frei, freie Themen, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 567 8111. Und hier nochmal die Anschrift, falls ihr in Sachen neues Domian-Buch euch hier bei mir melden wollt. Also wenn ihr geheiratet habt wegen uns, wenn ihr Kinder habt, die ihr Domian getauft habt, oder wenn ihr diese Sendung immer nachts während eurer Arbeit verfolgt, also vielleicht als Polizist, als Krankenschwester, als Nachtwächter oder am Fließband, dann schreibt uns bitte ganz schnell. Schreibt an den WDR 1 Live, Redaktion Domian, 50600 Köln. WDR 1 Live, Redaktion Domian, 50600 Köln. Und jetzt bin ich verbunden mit Silke und die ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Silke. Ja. Ja. Wir unterhalten uns jetzt frisch, fromm und frei. Ja, so gegen das, was meine Vorrednerin da gerade gesagt hat, ist das, was ich zu erzählen habe, eigentlich eine Nichtigkeit. Also ich bin gerade auf um Vorurteil geheilt worden. Erzähl. So. Also mein Thema ist, ich habe mich ziemlich hoch verschuldet mit einer Fanleidenschaft für eine ganz bestimmte Band. Fanleidenschaft? Mhm. Kennen wir die Band? Ja, also die ist ziemlich bekannt in Deutschland, das ist die Gruppe PUR. Ah ja, ja. Die kennen wir natürlich alle. Und für diese Band hast du dich verschuldet? Ja. Wie hoch? Also ich bin jahrelang hinterhergefahren auf Konzerte. Mhm. Hast das immer selbst bezahlt? Hast du in den Hotels wahrscheinlich übernachtet, in denen die Band übernachtet hat? Nee, also das nicht. Ich bin nie ein Groupie gewesen. Also ich wollte nie irgendwie jetzt sexuell was von der Band oder so. Also das ganz bestimmt nicht. Nee, ich meinte, dass du vielleicht dann, um der Band nahe zu sein, in den Hotels dann auch geschlafen hast. Das ist nicht der Fall. Nee, mir ging es nur um die Musik. Dir ging es nur um die Musik. Mhm. Gut, aber das frisst natürlich Geld, ne? Die Reisekosten, man muss ja auch irgendwas essen und irgendwo doch pennen. Richtig, also die Konzertkarten und dann halt Benzinpreise, Pensionen, Hotels, das verschlingt eine ganze Menge und insgesamt sind es also knapp 15.000 Mark. 15.000 Mark. Die ich jetzt abbezahlen muss. Das ist also so weit gegangen, dass ich sogar einen Job aufs Spiel gesetzt habe und den dann letztendlich auch verloren habe. Ich habe krank gemacht und dann... Mhm. Was hast du gemacht vorher beruflich? Ich bin Kauffrau für Bürokommunikation und... Wo man natürlich auch nicht so die Masse verdient, ne? An Kohle. Oh, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Ja. Na dennoch, hast du 15.000 Mark Schulden gemacht. Ja. Wie viele Jahre hast du das denn hysterisch praktiziert, sage ich jetzt mal? Also ganz, ganz schlimm war es so etwa 5 Jahre lang. 5 Jahre lang? Ja. Bis jetzt vor kurzem? Ja, bis zum letzten Jahr eigentlich. Bis zum letzten Jahr. Was hat dich dann bewogen zu sagen, Schluss, ich ziehe jetzt eine Linie und mach da Bremse einfach? Ja, das ist so gewesen, ich bin umgezogen nach meiner Ausbildung in eine absolut fremde Stadt, hatte keinen Anschluss und habe in der Reiserei quasi einen Ersatz gesehen, weil... ja, sind halt jede Menge andere Fans, die lernt man kennen, da hat man Freunde. Mhm. Und bei mir zu Hause hatte ich halt keine Freunde. Mhm. Und bin halt mal hinterhergefahren. Und möglichst nicht alleine sein und möglichst auch niemanden kennenlernen in der neuen Heimat. Mhm. Und dann habe ich irgendwann dann doch mal jemanden kennengelernt. Und diese Frau hat mich da mehr oder weniger rausgezogen. Die hat mir die Augen geöffnet und gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Mhm. Was machst du da? War das denn jetzt, ist das die Erklärung für die ganzen 5 Jahre, dass du quasi keine Freunde hattest in deiner Umgebung? Oder war es eben auch so eine Fanhysterie? Ja, das war es auch. Es war wie eine Droge. Es war wie eine Droge. Ja, warum? Also warum hast du denn diese Gruppe so extrem gut gefunden, dass du süchtig danach wurdest? Das weiß ich gar nicht. Kann man nicht sagen. Nee, das, also, das hat angefangen, ich bin mit 12 das erste Mal auf einem Konzert gewesen. Und ja, der hat das angefangen. Wenn man dann Freunde trifft, Leute trifft, die gleichen Interessen haben, und man trifft die auf jedem Konzert immer wieder, man hat immer ein Gesprächsthema und irgendwann ist das wie eine Droge. Aber es war bei dir nicht so, dass du dich in einen von den Jungs verliebt hast? Nein. Das nicht? Nein. Hast du die mal kennengelernt? Ja, ich hatte das Glück. Das Glück. Ja, wenn man auf so viele Konzerte geht, irgendwann kennt einen halt die Crew und dann kriegt man schon mal Karten für den VIP-Raum zum Beispiel und dann lernt man die Jungs kennen. Und das war wahrscheinlich dann das Mega-Glück, ne? Ja, das war super. Und du kamst auch nie in Versuchung, ich meine, das wissen wir ja nur alle, dass es diese Groupie-Szenen um große Künstler herum gibt, dass du dich da mal so hinbegeben hast und dann vielleicht dich doch mal auf eine Affäre hättest eingelassen oder einlassen wollen mit einem von denen? Nee, also auf eine Affäre einlassen nicht. Das nicht? Mhm. Nee, weil der Einzige, der mich interessiert hätte, das war also der Schlagzeuger. Mhm. Und der ist verheiratet, mhm, seit etlicher Zeit. Mhm. Und ich würde mich also erstmal grundsätzlich niemals in eine bestehende Beziehung drängen. Mhm. Und zum anderen, ich meine, der Mann ist 12 Jahre älter als ich. Ja. Nee. Das heißt nicht viel. Das ist nicht. Du bist ein besonderer Fan gewesen. Ich habe hier schon mit Leuten geredet, die wirklich völlig durchgeknallt waren. Und auch ganz sicher waren, dass irgendwann diese Liebe erwidert wird, die sie für einen Star empfinden, was natürlich völliger Quatsch ist. Ne? Ja, völliger eben. Unsinn. Was, apropos Liebe, in dieser Zeit, hattest du einen Freund? Ja, zwischendurch schon mal. Und die haben das so mitgemacht. Die waren dann nicht, haben nicht gesagt, hier, Silke, bist du bescheuert? Wir beide machen was zusammen, du fährst nicht pur hinterher. Ich hatte einen Freund, der ist dann auch 1,5 Jahre lang immer mitgefahren. Ach so, das auch. Der war dann selber auch Fan, aber ja, irgendwann war das halt vorbei. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren jetzt insgesamt solo. Mhm. Ist auch schon eine lange Zeit, ne, für ein junges Mädchen. Sollte man mal was dann ändern? Ja, würde ich gern. Aber das ist halt ein Problem hier in dem Dorf, in dem ich wohne. Da kommt man also sehr schwer in die Klicken rein. Und ja, wenn man dann tatsächlich mal einen Mann trifft, dann hat er den Fehler, den alle Männer haben. Er ist schwul oder vergeben. Das ist immer so das Schlimme für euch Mädchen, ne? Ja. Entweder schwul oder vergeben. Hast du gerade gesagt, dass du deine Arbeit endgültig verloren hast durch dieses Theater? Ich hatte eine Arbeitsstelle, da war ich in der Probezeit, kurz nach der Ausbildung, habe halt einen neuen Job angefangen und da war die Band gerade auf Tour und dann musste ich also freitags dann krank machen, um halt irgendwie nach Frankfurt oder nach Stuttgart, je nachdem, wo sie gerade spielt, um da hinzukommen, weil man muss sich ja dann auch anstellen, wenn man dann in die erste Reihe will. Mhm. Und ja, irgendwann ist mein Chef mir auf die Schliche gekommen, dass ich gar nicht krank war, sondern unterwegs. So. Und dann. Und seitdem bist du arbeitslos? Nein. Ich habe also seit einem Dreivierteljahr wieder einen festen Job und bin also jetzt kräftig dabei, die Schulden abzutragen. Mhm. Also ich meine, wenn du jetzt verdienst und auch nicht so ganz schlecht verdienst, wirst du das ja auch schaffen mit den 15.000 Mark. Ne? Das sind ja nur Gott sei Dank keine 100.000 Mark. Ja, Gott sei Dank. Aber es ist schon auch ärgerlich, stelle ich mir vor, ne? Wenn man da jeden Monat so und so viel Geld abzahlt. Ja. Wie viel zahlst du jeden Monat ab für die Schulden? Also 600 Mark. Das ist viel, ne? Das ist schon sehr viel Kohle. Wie ist es denn heute? Wie ist denn heute deine Beziehung zu Pur? Ist das mittlerweile ein rotes Tuch? Nein. Nee, du magst die immer noch? Ja, klar. Ich gehe auch weiterhin auf Konzerte. Also die gehen ja jetzt Ende des Jahres auf Tour und ich habe auch schon Karten. Aber das ist nicht mehr so, dass ich von 50 Konzerte 49 sehen muss. Mhm. Sondern? 4 Karten. Na gut, 4 Konzerte. Nee, 5. 5? Ja. Aber das langt dann aber auch. Das langt dann auch, Das langt auch. Mhm. Was ist dein Lieblingslied von Pur? Drachen sollen fliegen. Drachen sollen fliegen. Das ist ein ganz frühes Lied von mir. Ja, das kenne ich. Mhm. Mann. Jetzt, wenn die wüssten, dass da ein nettes junges Mädel ist, die sich wegen ihnen so verschuldet hat. Und für die wären das ja ein Klacks, ne? 15.000 Mark, lachen die ja drüber. Ja, richtig. Ihr lieben Pur-Leute, vielleicht hört ja einer heute Nacht zu. Ihr könntet der Silke wunderbar unter die Arme greifen und sie hätte mit einem Schlag die Schulden los. Euch würde es nichts ausmachen und für sie wäre es was ganz Tolles. Das weiß ich nicht. Der Hartmut gilt angeblich als geizig. Ach, Herrgott, dann so genau. Will ich gar keine Mühen hier weiter verstreuen. Nee, ich bin das ja auch selber schuld. Ich hab mir klar, ja, das ist wirklich dein Ding. Du hast daraus gelernt, das hört sich so an und du hast auch keine Sorge, dass du wieder irgendwie so in dieses alte Ritual zurückfällst. Das glaubst du nicht? Nee, auf keinen Fall. Hm. Also ich würde es jederzeit wieder so machen, denke ich, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es eine Warnung für andere, sich da nicht so reinzusteigern. Hm. Es gibt auf jeden Fall auch noch andere Sachen. Es gibt ja noch ein Leben neben Pur, ne? Ja, genau. Oder neben den Stars, ne? Ich habe also wirklich rechts und links die Scheuklappen gehabt und nur Pur und nichts rechts, nichts links und das. Magst du eigentlich nur die Musik von Pur oder hast du auch noch ein paar andere Favoriten, die du gerne hörst, zu Hause zumindest? Von Musik? Ja. Ja, gibt's noch einiges. Was denn? Also Elton John zum Beispiel höre ich sehr gern. Mhm. Ja, wenn du dem nachfahren würdest, wäre es noch teurer, ne? Das wenn der auf Welttour wäre. Silke, jetzt wünsche ich dir, dass das so bleibt, ne? 4, 5 Karten ist okay. Und ich wünsche dir einen Mann. Ja, danke. Ne? Darf ich noch eine Sache sagen? Ja, bitte. Ich habe mir dein Buch gekauft, dieses Jenseits der Scham. Ja. Das finde ich absolut genial. Das möchte ich mal jedem empfehlen. Danke dir vielmals. Klasse. Vielen Dank. Okay, ein schöner Schluss unseres Gespräches. Alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Tschüss, Silke. Tschüss. So, wen haben wir jetzt hier? Ja, hier ist Verena, 17 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Verena. Hallo. So, jetzt unterhalten wir beide uns, sollen wir? Ja. Ja. Über was denn? Ja, es geht um meinen Bruder. Wie alt ist der? 21. Und was ist mit dem los? Ja, so, dass der mich versucht hat zu vergewaltigen oder was weiß ich nicht was. Wann? Vor einer Woche ungefähr, ja. Wo war das? Ah, es war bei so einer Familienfeier und zwar, mein Tante hat ein eigenes Restaurant und ich hab nicht verstanden, er hat ein eigenes Restaurant? Nein, meine Tante. Deine Tante, mhm. Ja, und wenn jetzt Familienfeier sind, dann haben wir die meistens da und dann ist es immer so, dass die dann die ganzen Zimmer von uns, von meiner ganzen Familie belegt werden und dann ist es so, dass Geschwister auf ein Zimmer kommen und Eltern auf ein Zimmer kommen und mein Bruder hat mich wohl früher schon so öfters angepackt oder so und meinst du, das wäre normal und ich habe mir da eigentlich auch nichts weiter dabei gedacht, aber es hat eigentlich aufgehört. Und ja, so vor 2 Jahren oder 3 Jahren hat das aufgehört und ja, und dann halt letztes Wochenende meinte er so zu mir nachts halt, weil wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen, meinte er so, also er sind 2 getrennte Betten, aber in einem Zimmer halt. Mhm. Ne? Und dann meinte er, ja, dass ich doch zu ihm ins Bett kommen sollte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, dafür bin ich zu alt, das mache ich nicht mehr. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich sollte mich nicht so anstellen und daraufhin zu mir ins Bett gekommen. Mhm. Und dann hat er mich festgehalten und dann habe ich mich erst gewehrt, dann konnte ich mich nicht mehr wehren, das war alles so kacke, so blöd und dann habe ich gar nichts mehr gemacht und dann, dann hätte er es fast geschafft, weil dann hat er mir so die Klamotten weggerissen und so und versucht zumindest und dann kam so ein Schub in mir, so ein Wutschub in mir und dann habe ich den irgendwie weggestoßen und getreten oder so und ja, dann bin ich halt rausgelaufen und dann später erst spazieren gegangen, dann zu meinen Eltern. Hast du den Eltern erzählt? Nein. Nee. Hast du wo hast du dann die Nacht geschlafen? Bei meinen Eltern im Bett. Haben die sich nicht gewundert, dass du dann? Nein, ich habe gesagt, ich hätte schlecht geträumt. Ich habe das schon mal so ein paar Mal, dass ich irgendwie super schlecht geträumt habe. Und dann hast du am nächsten Tag oder an einem anderen Tag mit deinem Bruder darüber geredet? Nein, ich habe den seitdem jetzt nicht mehr gesehen. Mhm. So im normalen Alltag seht ihr euch denn sonst oft oder? Nein. Nee, das nicht. Mhm. Mhm. Jetzt hast du Wut auf ihn und Zorn und Hass. Oh ja. Ja, allerdings. Bist du da innerlich stabil genug zu, dir vorzustellen, mit dem nochmal Tacheles zu reden? Nee. Ich werde den mit dem Arsch nicht mehr angucken. Mhm. Ich hasse ihn aus tiefster Seele. Mhm. Weil eigentlich wäre es natürlich gut, wenn ihm jemand mal richtig die Meinung sagen würde, ne? Dass das eben nicht geht und dass er haarscharf vielleicht an der Strafanzeige sogar vorbei gerutscht ist, ne? Ich weiß überhaupt nichts mehr, ich komme gar nicht mehr so richtig klar, ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll irgendwie. Mm. Ich habe gar keine Lust mehr, so seit der letzten Woche habe ich nur noch krank gefeiert und bin hier rumgelungert und... Dann ist vielleicht wirklich das Beste, wenn du erstmal ein bisschen Distanz gewinnst zu der ganzen Angelegenheit und irgendwann, wenn du stark genug bist, ihn vielleicht ja nochmal vorknöpfst und ihn zur Sau machst, was er da getan hat. Mm. Aber dir geht's nicht gut, ne? Merke ich, höre ich. Ne. Mhm. Ich weiß nicht mehr irgendwie, weiß nicht, wie in so einer Traumwelt im Moment lebe ich so. Mhm. Am besten gar nicht mehr drüber nachdenken, was war und einfach nur noch träumen und ich weiß nicht, das ist blöd. Ich habe heute Nacht ja eine Frau als Psychologin und ja. Ich möchte, dass du mit ihr erstmal ein paar Worte redest, mit der Elke. Ja? Mhm. Ist das okay? Dann leg mal auf und die Elke ruft dich an. Ja, okay. Verena, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Monika, 21 ja. Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Dein Thema? Ja, also böser Vater. Bitte? Ja, böser Vater. Böser Vater. Ja, also ich habe so einen zu Hause. Erzähl mal, inwiefern, warum ist er böse? Na, also, das geht eigentlich schon so lange, ich denken kann, dass er am Trinken ist. Dass er auch jetzt in seinem besoffenen Zustand halt mit einem Messer auf uns Kinder losgeht und hinterherjagt, bis er dann irgendwann mal aufgibt oder so, uns hinterher zu jagen. Wie viele Kinder seid ihr? Wir sind 4. 4 und du wohnst auch noch zu Hause? Nein, nicht mehr, ich bin ausgezogen. Naja. Wie verhält deine Mutter sich dann während solcher Sachen, solcher Vorkommnisse? Früher, also das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, da hatten wir uns von ihnen ist sie von ihnen abgehauen. Mhm. Mit uns zusammen sind wir erst ins Frauenhaus und alles und das war auch ganz gut und das war richtig schöne Zeit, sag ich, und ich vermisse die Zeit auch irgendwo. Mhm. Nur dann mussten wir zurück, weil meine Schwester Migräneanfälle gekriegt hat und starke Kopfschmerzen und so, war auch nur am Heulen, weil sie halt Papa vermisst hat. Und der Arzt hat dann auch gesagt, wir müssen zurück. Das bringt nichts, weil sonst leidet die Kleine noch mehr darunter. Ja, das ist aber auch sonderbar. Wenn solche schlimmen Dinge vorgefallen sind, nur weil die Schwester Migräne bekommt, musstet ihr alle wieder dann zurück? Ja. Auf jeden Fall ist es dann so passiert. Auf jeden Fall ist es dann so passiert. Ja, dann sind wir halt auch wieder zurück. Ja, und das ging halt immer weiter so, dass wenn ein Glas kaputt gegangen ist, sagt meine Mutter halt, ist nicht so schlimm. Und mein Vater, der fing dann an, hat ausgeholt, hat uns eine geknallt. Wenn er ein Glas in der Hand hatte, hat er das Glas hinterher geschmissen. Ich habe mich mal mit meiner Schwester gestritten gehabt und habe sie nur so leicht angestoßen. Und sie hat eine Decke in der Hand gehabt, hat dabei das Glas, was so dumm an der Kante stand, runtergerissen. Und in dem Moment hatte ich auch schon halt ziemliche Schmerzen im Knie. Da hatte ich eine 2-Liter-Packung Apfelsaft, so ein Tetrapack in der Kniekehle gehabt. Jetzt bist du von zu Hause ausgezogen, du wohnst nicht mehr da. Wie alt sind jetzt die Geschwister? Also die Jüngste ist jetzt 16. Ja. Und die anderen? Ja, 16. Die andere ist jetzt 18 und mein Bruder ist 19. Die wohnen alle noch zu Hause? Ja. Ja. Verhalten die sich dann dir, denen verhält dein Vater sich denen gegenüber genauso, wie er sich dir gegenüber verhalten hat? Ja, das ist so. Halt, also ich sag jetzt mal so, hauptsächlich, wenn er getrunken hat. Und deine Mutter auch sagt dir was? Aggressiv, dann erkennt man ihn einfach überhaupt nicht wieder. Und deine Mutter lässt das alles so über sich und über die Familie ergehen? Nein, meine Mutter hängt sich immer dazwischen. Sie will auch weg von ihm, nur meine Schwestern wollen halt nicht. Und ihre Angst ist dann halt, wenn sie die Kleinen da lässt, dass er dann halt sie totschlägt oder so, weil er wollte damals meine kleine Schwester, da war sie 5, totschlagen. Aber ich verstehe nicht, warum wollen denn die Schwestern nicht? Die kriegen doch diesen Horror dann auch ständig mit. Nein, das ist ja das Problem, das Schlimmste, was eigentlich war, das haben die gar nicht mitgekriegt, da waren die noch zu klein für. Na gut, aber die ganzen letzten Jahre, du hast ja gerade gesagt, dass er sich genauso verhält denen gegenüber wie dir. Aber das, wie soll ich das sagen, meine kleine Schwester, mein Vater ist für meine kleine Schwester der Heilige. Die kannst du immer sehen, dass er sie geschlagen hat oder so. Ich verstehe das nicht. Ein böser Vater. Und du kannst gar nichts tun? Du kannst gar nicht eingreifen? Ich greife schon ein. Mein Bruder greift auch schon mit ein und so. Wir achten halt drauf, dass halt nichts passiert, wenn das so ist. Ne? Und du bist sicher für deine Mutter auch da? Als Gesprächspartnerin? Ja. Kannst du denn mit ihm reden oder geht das auch gar nicht mehr? Klar, man kann mit ihm reden, aber wenn man ihm erzählt, was er gemacht hat, wenn er nüchtern ist, dann streitet er alles ab. Das ist nie passiert, das können ihm auch meine Tante, meine Oma oder so sagen. Das glaubt also, er einfach. Das heißt, der Zustand ist eigentlich im Moment gar nicht zu verändern. Ja. Alle müssen sich damit irgendwie arrangieren. Ja. Du kannst auch nicht eine härtere Gangart anwenden und ihn noch mehr beschimpfen oder. Nein, ich bin nicht deine Tochter. Was, ich bin zwar schon sein Kind und auch von ihm gezeugt worden, aber ich bin nicht seine Tochter. Das hat er mir schon immer vorgeworfen und das ist auch weiterhin so geblieben. Ich bin halt nicht sein Kind. Schlimm. Das heißt, man kann hoffen, dass die Zeit dann vorübergeht und die Kinder aus dem Haus sind und deine Mutter dann nochmal einen Neuanfang findet und sich von ihm trennt. Ja, das will sie auf jeden Fall. Da sind sie auch schon wieder am Diskutieren, nur das läuft halt schon jahrelang, dass wir am Diskutieren sind, sich scheiden zu lassen und alles, aber es haut nie hin. Aber dann kannst du wenigstens was tun und deiner Mutter beistehen und ihr helfen. Das ist ja alles auch sehr schwierig für eine Ehefrau, die so viel mitgemacht hat. Ja klar, vor allen Dingen, sie hatte eine Zeit gehabt, da ist sie zusammengeschlagen worden, sie hatte Gedächtnisverlust, fing an zu stottern und dann war halt ich die Älteste im Haus und ich musste dann halt anpacken und alles und mein Vater, der hat meine Mutter auch nur verarscht, von vorne bis hinten. Und wenn sie dann gefragt hat von mir aus, wie wird irgendwas von mir aus Zucker geschrieben, da hat er gesagt, nee, das wird nicht mit Z geschrieben, das wird mit F geschrieben. Und all solche Dinge. Und das waren halt so Sachen, die sie dann noch mehr fertig gemacht haben, als sie schon war. Monika, dann sei für deine Mutter da. Das ist, glaube ich, das Einzige, was du im Moment tun kannst. Ja. Ne? Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Victoria. 46 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, servus. Ja, servus. Und zwar wollte ich also Folgendes sagen, dass man eigentlich auch mit 46 noch nicht zu alt ist, sein Leben noch einmal neu in die Hände zu nehmen. Und wer denkt das überhaupt? Ach naja, ich meine, das ist mir, verschiedentlich ist mir das schon gesagt worden, weil ich jetzt momentan gerade eine Umschulung mache. Mhm. Und da ist mir halt manchmal gesagt worden, ja, meinst du nicht, dass du ein bisschen zu alt dafür bist? Ja, in dem ganzen Jugendwahn heutzutage ist 46 schon ein Methusalem-Alter. Ne? Mhm, Gruft, ja. Mhm. Ja, eben. Und ich meine, ich habe mit 44 bin ich erst mal ins Krankenhaus gekommen und da war ich also wirklich, sagen wir mal so, auf Messerschneide gestanden. Mhm. Und die Ärzte haben erst einmal für mich keinen Pfifferling mehr gegeben. Mhm. Was hattest du für eine Krankheit? Ich habe einen Steißbeinabszess gehabt. Das waren also 1, 2, 3 ganz viele, weil ich die halt sehr verschleppt habe. Mhm. Ich habe immer gemeint, naja, Indianer kennt keinen Schmerz. Und das war lebensbedrohlich? Ja. Mhm. Also mhm. Es war so, als die mich aufgemacht haben, da war es also einer Blutvergiftung nahe. Ach so. Mhm. Verstehe. Ich habe das also sehr verschleppt und... War das so ein Einschnitt in deinem Leben auch, dass du gesagt hast, so, jetzt, ja, danach ich habe das Leben halt einfach immer so von der lockeren Seite genommen. Mhm. Und, naja, ich meine, ich habe viel rumexperimentiert und das Leben halt nie ganz so ernst genommen. Und ich habe immer gedacht, naja, andere Leute sterben, ich nicht. Mhm. Und diese ganzen Geschichten. Jetzt 46 Jahre alt und jetzt nochmal ein Neuanfang. Ja, genau. Was genau fängst du jetzt neu an? Ja, ich mache eine Umschulung. Als was? In der boomenden Branche IT. IT? Ja. Also? Informationstechnologie. Computer. Richtig. Mhm. Genau. Und naja, ich fühle mich da sehr wohl. Mhm. Und ich denke, dass ich auch dann, wenn ich fertig bin, im zarten Alter von dann 48, doch noch eine gute Chance auch gegenüber den jungen Leuten. Das wollen wir hoffen. Die Frage ist nur, ob dich jemand einstellt. Oder du musst selbstständig werden. Du musst eine Firma aufmachen. Nee, ja, warum nicht? Ja gut, also ich meine, dafür sind mir das nötige Kapital. Ja. Wie ist das jetzt? Gibt es auch privat einen Neuanfang mit 46? Ja, könnte also, ja auch einiges schon hinter einem liegen. Ja, das ist richtig. Also ich meine, ich habe die letzte Beziehung, die war also so, die war also von Alkohol überschattet. Mhm. Und ich habe das also auch mitgekriegt, dass ich ein Mensch wirklich um Haus und Hof und zu Tode saufen kann. Mhm. Hast du Kinder gehabt? Oder hast du Kinder? Es war mal eins unterwegs, aber das hat sich in der 26. Woche verabschiedet. Hat mir gesagt, danke Mami und tschüss. Mhm. Also eine Beziehung, die auch problematisch war, liegt hinter dir? Ja, ich meine, das Kind ist in einer Ehe entstanden. Mhm, mh. Aber das ist schon lange zurück. Aber du bist nicht im Moment, bist du nicht verheiratet? Nein. Mhm. Nee. Hast du denn jetzt privat auch neue Pläne, wo du sagst, mit 46 starte ich auch privat nochmal voll? Ja, sicher, klar. Ich meine, ich habe schon vor, mir wieder einen Partner zuzulegen. Einen jungen Liebhaber von 26 Jahren? Nee. Das na, nicht? Na. Weil, ich meine, der kann vom Intellekt her, denke ich, nicht mit mir mithalten. Ja, vom Intellekt her vielleicht schon, aber nicht von der Erfahrung. Ja, genau. Hm? Ja. Das meine ich halt auch. Ich meine, wenn ich dann von der Zeit erzähle, wie halt gerade, ich meine, ich war auch mal Studentin gewesen und man kennt ja die 68er-Generation, die war ja nicht ganz friedlich. Und das Ganze, das muss man halt einfach selber miterlebt haben, auch diese ganze Flower Power. Und ich meine, du bist ja auch schon in dem etwas gesetzteren Alter. Eben, ja, natürlich. Ich erinnere mich da auch noch. Teilweise daran zumindest. Eben. Und also du möchtest nicht die Oma sein, einem Liebhaber gegenüber. Du möchtest, wenn, einen relativ gleichaltrigen Mann haben. Ja. Mhm. Weil wie reagiert denn so deine Umwelt darauf? Sagen die, die Victoria, das ist ein verrücktes Huhn, dass die das jetzt alles nochmal so macht? Oder hat man sogar ein bisschen Respekt? Naja, also ich meine dadurch, dass ich klein bin und nicht gerade üppige Formen aufweisen kann, übersieht man mich halt sehr leicht. Ach so. Und außerdem bin ich auch noch blond. Das auch noch. Noch dazu. Also ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umschulung und dann einen guten Start in dein junges Berufsleben, was dann folgt. Ja. Und natürlich auch privat. Alles Gute und viel Glück. Okay. Tschüss, Victoria. Ciao. Tschüss. So, meine lieben Leute, im weiten Radio- und Fernsehland, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen, bei Thomas Reintke, Wolfram Spielkowski, Marco Rössler, Leo Scholten, Marion Fongern, Heike Gräser und auch bei der Kollegin Angela Koch, die heute Geburtstag hat. Und ich gratuliere ihr auch hier von dieser Stelle recht herzlich alles Gute. Dann war in unserem Team Peter Ossianowski, Ein Thema möchte ich euch für nächste Woche noch ankündigen, nämlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Domian-Thema plötzlich verschwunden. Ich werde jetzt ja auch gleich plötzlich verschwinden. Ich wünsche eine gute Nacht, ein schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Macht's gut, bis dann. Ciao.